Szene 16 von Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Szene 16. Ein Gartenhäuschen. Margarete springt herein, steckt sich hinter die Tür, hält die Fingerspitze an die Lippen und guckt durch die Ritze. Er kommt! Faust kommt. Ach, Schelm, so neckst du mich. Treff ich dich. Er küsst sie. Margarete, ihn fassend und den Kuss zurückgebend. Bester Mann, von Herzen lieb ich dich. Mephistopheles klopft an. Faust stampfend. Wer da? Mephistopheles. Gut, Freund. Ein Tier. Es ist wohl Zeit zu scheiden. Marthe kommt. Ja, es ist spät, mein Herr. Darf ich euch nicht geleiten? Die Mutter würde mich... Lebt wohl. Muss ich denn gehen? Lebt wohl. Ade. Auf baldig Wiedersehen. Faustet Mephistopheles ab. Du lieber Gott, was so ein Mann nicht alles denken kann. Beschämt nur stehe ich vor ihm da und sag zu allen Sachen ja. Bin doch ein arm, unwissend Kind. Begreife nicht, was er an mir findet. Ab. Ende der 16. Szene.